when you wanna transact and keep it all a secret. But the government sees all, how do you tell them to beat it? Monero, Monero, the privacy coin that drives the Fed insane. Monero, Monero, two players battle in this ring signature game. Stack up the ring, some are bigger than others. Be careful on the dark web because of undercovers. Monero, Monero, a controversial form of cryptocurrency. Monero, Monero, no need to worry, there's nothing here to see. Who will be the winner of this water-filled race? A one-on-one digital card goes out to first place. Monero, Monero. Herzlich willkommen zum Monero Mumble Podcast im Jahr 2021. Mit ist der 10. Januar und mit uns dabei sind wie immer Till und Alex. Ja, hallo. Hallo Grisha, hallo Alex. Ich würde gerne mit euch beiden über Monero sprechen. Habt ihr schon? Hau mal deine Zahlen, Daten, Fakten raus. Wolltest du nicht zuerst die Themenliste einmal durchgehen, damit unsere Gäste wissen, was sie heute erwartet? Sehr gerne. Nachdem der Till gleich die ZDF vorgestellt hat, geben Alex und ich wie immer unser Update zu TipXMR. Wir sprechen über die neuen Releases der Monero Software, über die Attacken, die seit über einem Monat auf das Monero-Netzwerk laufen. Wir sprechen über Public Nodes, die immer mehr aus dem Boden sprießen. Ich habe zwei Infografiken erstellt, die viral gegangen sind auf Reddit. Und wir stellen euch ein interessantes Paper vor, wo es um das Peer-to-Peer-Netzwerk von Monero geht. Dann eine ganz große News von Bittrex. Bittrex delistet Monero Zcash und Dash ab dem 15. Januar. Und auch Shapeshift hat Monero gedelistet. Positiv zu sehen ist eher, dass nicht nur ein, sondern der größte Darknet-Market nur noch Monero akzeptiert. Wir geben ein Thema dazu, das zum Lachen ist, und zwar Dash schießt sich selbst ins Knie. Dash sagt, wir sind gar kein Privacy-Coin. Und der Till gibt uns noch einen Hörtipp aus der Bitcoin-Welt, und zwar den Honig-Ducks-Podcast am Ende. Ja, Till. So, dann starte ich jetzt mal mit den Zahlen, Daten, Fakten in normaler Sprache, ja, wenn es denn genehm ist. Also, ich habe mal wieder die Zahlen gesammelt, und zwar heute um 16.15 Uhr vermelde ich folgende Wasserstände. Die Monero-Emission liegt bei 17.809.335 Coins. Das bedeutet 98,2% an der Pre-Tail-Emission, die ja bekanntlich bei 18.132.000 liegt. Das heißt, bei einer Taktung von 2 Minuten haben wir noch 448 Tage, bis die Tail Emission eintritt. Und das wäre aktuell dann circa der 3. April 2022, also noch knapp über einem Jahr. Der Euro-Kurs pro XMR liegt aktuell bei 129,42 Euro, wobei das Stand 16.15 Uhr war. Ich habe gerade schon wieder Zahlen von über 130 gehört hier. Der 144. BTC 144, da habt ihr es live gehört. Der BTC pro XMR-Kurs liegt bei 0,04 Bitcoin pro Monero. Die Größe der Blockchain beträgt aktuell 96 Gigabyte. Die Transaktionen liegen aktuell bei 18.034 pro Tag. Und die Hashrate liegt deutlich unter dem vom letzten Mal, nämlich bei rund 1,8 Gigahash pro Sekunde. So viel zu den aktuellen Zahlen, Daten und Fakten. Alex, was hat sich bei TipXMR so getan? Also TipXMR läuft eher so bescheiden, wobei sich eine ja große Sache getan hat. Also es waren ja jetzt Feiertage und so weiter. Deswegen hat sich da jetzt nicht so viel getan. Aber Grisha, du hast ja heldenhafterweise dieses ganze Projekt mal in einen Docker-Container gepackt. Und ich muss sagen, als Docker-Noob, der da jetzt noch nicht so viel mit zu tun gehabt hat, das macht Docker für mich direkt sehr attraktiv. Und ich habe glaube ich, jetzt auch verstanden, warum Docker so toll ist. Ich erinnere mich da an dieses eine Meme, wo irgendwie so, ich glaube, das ist aus dem Film Charlie and the Chocolate Factory mit Johnny Depp, wo dieser kleine Junge und Johnny Depp auf der Bank sitzen und der kleine Junge weint so und sagt irgendwas zu Johnny Depp und Johnny Depp tröstet ihn dann so. Und das Meme ist so, der kleine Junge sagt, ja, aber es funktioniert doch auf meinem System. Und Johnny Depp sagt dann so zu ihm, ja, dann shippen wir es auf deinem System. Und dann, that's how Docker was born. Das fand ich sehr lustig. Und ja, im Großen und Ganzen, was bedeutet das für alle Leute, die interessiert sind? Guckt euch mal die Repo an. Ihr könnt jetzt mit einem Command mehr oder weniger alles starten, dass ihr direkt im Projekt seid und müsst da nicht 7, 8 unterschiedliche Terminal-Prozesse manuell starten. Aber Grisha, vielleicht erzählst du noch mal, was so die Motivation dahinter war und vielleicht auch, was du gelernt hast in der Zeit. Ja, also in dem Docker-Container, das sind mehrere Container, einmal für das Frontend, einen fürs Backend, eine Monero Node tatsächlich auch und später kommt da noch die Datenbank dazu. Ja, der Vorteil ist halt, dass du alles an einer Stelle verwalten kannst und das alles miteinander so zusammenspielt. Docker hat auch sein eigenes Netzwerk für alle Container. Das heißt, da ist man noch ein bisschen isoliert unterwegs. Auch nicht schlecht, gerade so für die Development-Umgebung. Ich kann euch allen, die daran mitarbeiten, immer das recht einfach machen, aktuell zu bleiben, gerade so, was die Monero-Software angeht und so weiter. Ich habe die Monero-Node jetzt so eingestellt, dass sie gebootstrapped wird. Das bedeutet, die Blockchain wird gar nicht in den Container reingeladen. Es findet gar kein, so gesehen, ein Sync statt, sondern alle RPC-Calls werden gerade gerelayed an eine externe Node, die im Internet erreichbar ist. So können wir den Container schnell starten und müssen nicht erst immer synken und so weiter. Ja, und die andere große Sache, die ich gemacht habe, ist, den Workflow zu optimieren. Ja, wir arbeiten jetzt agil sozusagen nach Sprintzyklen mehr oder weniger. Im Grunde genommen ist es eigentlich eher so ein Kanban-Board und wir nutzen so dieses Sprint gar nicht. Aber ja, funktioniert jetzt so, dass wenn einer etwas programmiert, dass er dann das immer committet mit einem bestimmten Tag, so dass man das auch einem Ticket zuordnen kann. Und dann kommt dieses Ticket in die Dev Approvals, wo ein anderer aus dem TippXMR-Team sich die Code-Änderung anschaut, ein Review macht und dann entweder rejected oder zum Merchen freigibt. Einfach, dass wir besser verstehen, woran jeder arbeitet und dass wir Fehler finden und so weiter. Also einfach, dass wir ein bisschen besseren Überblick kriegen über die Arbeit, die wir eigentlich tun. Und dann hoffe ich, dass es bald jetzt wieder losgehen kann mit dem Coden. Ja, also ich finde, das ist auf jeden Fall eine Neuerung, die man nicht unterschätzen darf, dass man einfach einen strukturierten Workflow hat und ja so ein loses Protokoll, wie Sachen zu erledigen sind, weil das merke ich immer wieder. Ansonsten fängt man 5 verschiedene Sachen an und verheddert sich dann und man bringt gar nicht wirklich sowas zu Ende. Und so wie das jetzt aktuell ist, haben wir so Epics, die praktisch übergeordnetere Implementierungen oder Features sind. Sowas jetzt zum Beispiel wie dieses ganze Gedöns in Docker zu verpacken. Und dann gibt's dann halt so Stories, ne, die dann die unterschiedlich so eine Unterkategorie sind davon und die Subtasks, die nochmal Unterkategorien sind von Stories. Und ja, ich finde das eine super Sache, weil, Grisha, du hast das ja auch von professionellen Programmierern übernommen, dieses System. Und ja, ich sehe auf jeden Fall den Appeal und denke, dass wir davon auch sehr profitieren können. Ja. Okay, ja, und ein Update gibt es auch zur GUI und zum Command Line Interface Wallet. Da wurden ja jetzt über die letzten Wochen ständig neue Patches rausgehauen im Zuge der Attacke, die gerade auf das Monero-Netzwerk läuft. Und so sind wir schon mittlerweile bei 17.1.9 angekommen von Oxygen Orion. Also ja, das sind jetzt 8 Patches oder so, die Attacke ausgelöst hat, oder? Genau, also ja. Bei der letzten Sendung waren wir bei Punkt 6. Das heißt, also innerhalb von einem Monat hatten wir jetzt 3 neue Releases. Ja. Mhm. Und es sind tatsächlich auch ganz viele verschiedene Attacken gewesen bisher. Ne? Gerade die letzte große Attacke war wieder eine Netzwerkattacke, wo ziemlich große Datenpakete an die Nodes geschickt wurden. Also von malicious Nodes zu valid Nodes, sag ich mal. Ach, mir fehlen da immer die deutschen Wörter für. Also von den Bösen zu den Guten. Und wurden riesige Datenpakete geschickt, 100 Megabyte Größe, die dann die Monero Node aufgebläht haben, bis der RAM ausgegangen ist und dann die Node abgestürzt ist. Ziemlich unschöne Attacke. Ich hatte wie immer auch Probleme. Ich höre immer von Leuten, dass sie sagen, sie wären nicht so betroffen. Ich war immer sehr stark betroffen davon. Jetzt mit der 17.1.9 zum ersten Mal funktioniert bei mir auch alles wieder reibungslos. Was mir aufgefallen ist, wir hatten da ja in der Pre-Show schon kurz drüber gesprochen, und zwar diese Auto-Update-Funktion der GUI, die hat jetzt bei mir auch direkt quasi zum allerersten Mal beim Programmstart angesprungen. Also das heißt, Monero GUI alt geöffnet und sofort kam die Pop-Up-Meldung, hier ist eine neue Version verfügbar, möchtest du runterladen? Dann okay, hat er runtergeladen, hat dann auch die Signaturen verifiziert. Das Einzige, was man dann manuell noch machen musste, war eben die Datei selber noch installieren, aber also bis dahin ist es zumindest schon mal durchautomatisiert. Und wie gesagt, bei mir kam es direkt beim Programmstart. Bei Grisha, du hast, glaube ich, gesagt, bei dir hat es länger gedauert, ne? Nee, direkt bei Programmstart kam es bei mir noch nie. Man musste immer eine Wallet öffnen, was ich komisch finde. Also ich starte die GUI und dann kommt das Prompt, dass man sein Passwort eingeben muss für die Wallet, die man zuletzt geöffnet hat. Und erst nach Eingabe des Passworts kommt dann bei mir diese Meldung. Okay, das war bei mir auch so, das stimmt. Das Prompt für das Passwort kam zuerst, ja. Finde ich nicht gut, weil überleg mal, deine GUI hat einen Flaw, also einen Bug. Security vielleicht auch, so dass, keine Ahnung, Version hier, Punkt 9, du öffnest deine Wallet und deine Coins sind weg, weil irgendwie ein Coin-Stealer sich eingeschlichen hat oder sonst irgendwas. Da wäre es doch besser, der Auto-Updater würde, bevor man die Wallet startet, öffnet, das Update laden, ne? Guter Punkt, ja, stimmt. Ja, ja. Aber das kommt halt auch immer erst so 2-3 Tage, nachdem auf GitHub das Release kommt, also der Auto-Updater. Ist ja auch vielleicht nicht ganz verkehrt, ne, wenn man mal ein paar Tage wartet, was denn so passiert. Ja. Gut, wie ist denn ganz aktuell mit den Attacken? Soweit ich weiß, laufen die immer noch. Aber jetzt ist es so, dass der Monero Node diese Attacken erkennt und dann IP-Adressen von den entsprechenden bösen Nodes blockiert. Das sieht man dann auch in den Log-Files. Und ja, ich sehe das auch bei mir und das scheint zu funktionieren. Der Sync läuft wieder einwandfrei. Ist nur eine Frage der Zeit vielleicht, aber ja, ist jetzt alles gut. Verstehe ich das jetzt richtig, dass das mit dem letzten Patch jetzt gelöst ist, das Problem, oder? Du brauchst zumindest keine Blockliste aktuell. Ja. Okay, also ich habe da auf Twitter wieder einen guten Beitrag von Seth Simmons gelesen, den wir auch verlinken. Das Tolle bei dem ist, der hält den auch up to date, und wenn sich dann was, also hier ist eine sehr ausführliche Timeline von den ganzen Pull Requests und den Releases und was, wie die Attacke sich dann verändert hat und so weiter. Und das hält er eben auch up to date. Das ist jetzt aktuell der 30. Dezember, der letzte Tag, mit dem Release von 17.1.8, also noch der Vorgängerversion. Aber ja, der erklärt das, denke ich, auch in einem Englisch jetzt, leider kein Deutsch, aber in einer Sprache, die man das eigentlich, wo man das verstehen kann. Also ich habe es jetzt zumindest verstanden. Man sollte natürlich schon Englisch relativ gut können, oder zumindest dieses Krypto-Englisch. Aber ja, sehr interessant, wie sich die Community da zusammentut und das Protokoll verbessert, weil ich glaube, letztendlich, so wie das immer gesagt wird, betrifft die Attacke ja nicht nur Monero, sondern es könnte ja auch für andere Crypto-Coins zutreffen. Und wenn ich das richtig verstehe, dann unternimmt Monero gerade die Schritte, sich weitestgehend gegen so eine Attacke zu schützen. Aber so ein Bitcoin oder was weiß ich, Bitcoin Cash, haben diese Mechanismen ja nicht drin, ne? Ich glaube nicht, weil so wie ich das mitbekommen habe, war diese Implementation jetzt teilweise selbst geschrieben. Also ich habe selber mal, als diese Attacken angefangen haben, habe ich so nach Whitepapern gesucht auf Google. Das habe ich angegeben, Peer-to-Peer, Network, DDoS. Und habe geguckt, was für Algorithmen, was für Methoden gibt es, um solche Attacken zu erkennen. Habe so ein paar Paper gefunden. Also da gibt es schon so Sachen. Ich weiß jetzt nicht, was bei Monero gemacht wurde, ob da irgendwas implementiert wurde, das es schon gibt, oder ob da jetzt was Eigenes geschrieben wurde. Aber so wie ich das gesehen habe, wurde jetzt nichts von anderen Cryptocurrencies geforkt oder so. Ich glaube, ein Fork wäre, also ein Code-Fork wäre auch schwierig, oder? Weil Monero ja eine eigene Codebase hat jetzt oder unterschiedlich ist zu den meisten anderen. Das Peer-to-Peer-Protokoll von Monero, weiß ich jetzt nicht, ob das was Eigenes ist oder ja, ein anderes weiß ich jetzt nicht. Alright, dann steht hier Aufruf zum Hosten von Public Nodes. Ja genau, im Zuge der Attacke wird dann gesagt, je mehr Public Nodes es gibt, die valid sind, desto schwieriger wird es auch, eine Attacke zu fahren. Und in dem Sinne wurde dazu aufgerufen, bestimmte Ports von seiner Node freizugeben oder auch eine Node aufzusetzen im Internet, ne, zum Beispiel auf einer VPS. Und ich fand, das war eigentlich ganz erfolgreich. Viele Leute haben dann eine Node aufgesetzt. Es gab sehr viele Fragen, wie das funktioniert. Die Leute haben Guides geschrieben, Guides geteilt. Ja, ich habe dann auch mal eine Infografik erstellt, einfach über welche Ports man öffnen kann, für um eine Node zu betreiben. Und ich war ziemlich erstaunt, wie positiv aufgenommen doch meine Infografik wurde, wo die doch eigentlich recht simpel ist, ne? Da sage ich einfach nur, was passiert, wenn du Port 18.080 und 18.081 öffnest, schließt, einer ist offen, einer ist geschlossen und so weiter, jede Kombination halt, was das für Auswirkungen hat. Und ich kann es ja auch hier nochmal erwähnen, ja. Wenn ihr Port 18.080 öffnet, dann ist es der Peer-to-Peer-Port. Und damit können andere Nodes sich mit euch verbinden und die Blockchain laden. Ne? Quasi, wenn ihr eine Blockchain synkt, dann verbindet ihr euch mit anderen Nodes und holt die Blöcke quasi, ladet die quasi runter von verschiedenen Peers und verifiziert dann bei euch lokal. Dazu müssen halt bei den anderen Nodes der Port 18.080 geöffnet sein. Und der Port 18.081, der ist für RPC-Calls. Quasi, wenn du dich mit deiner Wallet zu einem Remote-Node verbinden willst, dass du das auch nutzen kannst, dann gibst du den Port noch frei. Und ja, wichtig ist vor allen Dingen, Port 18.080 zu öffnen, weil ist nicht unbedingt gesagt, dass andere Leute euren Node nutzen als Remote-Node, sondern einfach, ja, um diese Attacken zu beseitigen, dann vor allen Dingen ist es halt dieses Peer-to-Peer-Protokoll da, das da wichtig ist. Ihr habt beide eine Full-Node laufen, ne? Und auch. Ich habe eine Full-Node laufen, aber keine Public-Node. Ja, okay. Ich habe zwei Full-Nodes und eine davon ist eine Public-Node und nicht gepruned. Sehr, sehr löblich, Grisha. Ja, und das auch schon 4 Jahre jetzt oder so. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich habe noch nie wirklich eine Monero Full Node gehabt, also so eine, die separat läuft, ne, auf dem Raspberry Pi. Aber öfter schon mit dem Gedanken gespielt. Nur bin ich bis jetzt noch nie dazu gekommen, aber ich glaube, das ist eben auch so was Positives, ja, wenn jetzt hier dieser Aufruf gestartet wird und der Ethos strong bleibt, dass man hier souverän seine eigene Node betreibt und die eventuell sogar öffentlich macht, dass sich dann halt so Projekte bilden, das ist so mein Lieblingsprojekt. Irgendein tolles Raspberry Pi Ding, was du mit einem One-Line-Install in Bash reinpipen kannst und dann direkt komplett installiert hast. Aber Alex, du hast doch eine Monero GUI, ne? Ich habe eine Monero GUI, ja. Bist du sicher, dass du keine Full Node hast? Ja, weil ich da immer den Easy Newbie Mode auswähle, der sich dann schön mit einer Remote Node verbindet. Also rein theoretisch musst du ja nur das einmal umstellen und mehr brauchst du ja nicht, um eine Full Node zu betreiben. Ja, schon, aber also wenn ich von einer Full Node rede, dann meine ich eigentlich so ein Ding, was ich irgendwo hier im Heimnetzwerk laufen habe und was weiß ich, per WireGuard unterwegs nutzen kann oder vielleicht sogar eben öffentlich stelle und dann halt so, ja, wenn ich jetzt im Room 77 wäre, ja, Rest in Peace, dann könnte ich da sagen, okay, ich schicke jetzt eine Transaktion ab und ich mache das mit meiner eigenen Node von zu Hause aus. Das ist so meine Vorstellung von der Full Node. Aber soll, also hast du auf deinem, wir müssen jetzt auch nicht ins Detail gehen, aber solange du keine Firewall auf deinem Endgerät laufen hast, läuft ja da schon der offene Port. Das heißt, du könntest dich ja dazu jetzt schon verbinden. Ja, aber da müsste ich ja den Laptop die ganze Zeit an und offen lassen. Ja. Genau, aber Leute, macht euch eine Full Node. Ich glaube, das ist echt ein tolles Projekt, um mehr über Monero zu lernen, mehr über Hardware und, keine Ahnung, generell Computer einfach zu lernen. Ich finde es echt immer cool. Und man kann es halt auch selber benutzen. Das heißt, man hat direkt einen Vorteil davon. In die Shownotes hängen wir eine Verlinkung zu meiner Infografik. Und die ist auf Reddit. Und bei dieser Infografik habe ich in die Kommentare eine Linksammlung gemacht von ein paar Guides, wo man relativ einfach eine Node aufsetzen kann. Da habe ich auch vom Till das Wiki verlinkt, wo man auf dem Raspberry Pi eine Node laufen lassen kann. Und auch der Seth Simmons, den Alex vorhin erwähnt hat, der hat auch einen sehr guten Guide geschrieben, wie ich finde, der erstaunlich nah dran an dem ist, wie ich meine Node aufgesetzt habe. Und kennt ansonsten irgendwelche Seiten, wo quasi die aktuellen Nodes gezählt werden, also wie viele Nodes überhaupt so mit Unique IP-Adressen gerade so unterwegs sind? Ja, Till, da würde ich dich kurz noch vertrösten auf die nächsten 5 Minuten, da komme ich genau darauf zu sprechen. Alles klar. Jawohl. Im nächsten Thema. Wo waren wir gerade? Bei deinen Infografiken mit der Linksammlung. Ja, genau. Ah, jetzt bin ich raus. Aber genau. Dann gibt's nämlich einen Dienst, wo, wenn du echt keine Node betreiben kannst, weil die, keine Ahnung, die Kenntnisse fehlen, aber du hast Monero, gibt's jetzt einen neuen Dienst, der heißt XMR Node Canon. Was du da machen kannst, du schickst da deine XMR hin und die setzen für dich dann quasi eine Public Node auf. Wahrscheinlich automatisiert, ja, bei irgendeinem Cloud-Dienst. Ist jetzt auch nicht sowas wie DigitalOcean, Hetzner, gibt's ja diverse. Du sagst, gibst dem quasi einfach nur einen Namen, sagst aus, willst du deine Node in New York, Amsterdam, San Francisco, Singapur, London, Frankfurt, Toronto oder Bangalore aufsetzen, dann zahlst du mit XMR und dann wird die Node aufgesetzt für eine bestimmte Zeit. Ja, jetzt ist es so, ich finde ja, die Preise da sind ziemlich teuer. Zum Beispiel, um eine Full Node für einen Monat lang zu betreiben, zahlt man knapp 33 US-Dollar. Man muss die schon ein bisschen schlucken. Oder auch für ein ganzes Jahr knapp 400 Dollar für eine Public Node. Puh. Aber du hattest doch selber mal, du hast doch ein Public Node. Du weißt doch auch, was da so an Traffic durchgeht, ne? Wie viel ist denn das aktuell so? Och, 100 Gigabyte im Monat. 100 Gigabyte ist eine Blockchain. Ja, vielleicht ein bisschen mehr. Ja, aber so um die 100 bis maximal 300 Gigabyte im Monat, würde ich sagen. Aber trotzdem sind die Preise sehr hoch da. Also ich zahle deutlich weniger für meine Full Node. Ich zahle da irgendwie 22 Euro im Quartal. Jo. Ja, eine weitere Infografik, die ich gemacht habe, war eine, die Node Distribution, die Node-Verteilung so ein bisschen besser darstellt. Und zwar gibt's ja die Seite monerohash.com. Und die haben eine Seite, wo sie so eine Monero-Node-Map haben, wo so die verschiedenen Public-Nodes auf einer Weltkarte eingezeichnet werden. Und du kannst so interaktiv gucken, wo die so stehen. Und dann steht da noch so eine Liste, wie viele Nodes in welchem Land gehostet werden. Dann dachte ich mir, oh geil, diese Daten da kann ich ja umwandeln. Und dann kann ich mal gucken, welches Land hat pro Einwohner denn die meisten Nodes. Da habe ich mir die 25 Länder genommen, die am meisten Nodes haben, von den absoluten Zahlen her, und habe dann in der Excel-Tabelle einfach mal in einer Spalte gehabt das Land, in der anderen Spalte die Anzahl der Nodes für jedes Land, die andere Spalte war dann die Einwohner. Habe ich mal umgerechnet, wie viele Nodes da pro pro 1 Million Einwohner vorhanden sind. Und witzigerweise kam raus, dass Finnland da mit 10 Nodes pro 1 Million Einwohner auf Platz 1 ist und Deutschland ist auch ganz gut dabei und Holland und so. Aber ganz schlecht sieht's eigentlich aus in den USA und auch irgendwie in China und Afrika und so. Also Da ist schon noch viel Luft nach oben. Und dann habe ich diese Infografik eben auch auf Reddit gepostet und auch die Quelle dazu geschrieben. Und dann kam schon ein bisschen Kritik, so auch von der Community, dass die Quelle absolut unbrauchbar wäre, weil die tatsächlich nur die Public Nodes listet, die die Flag Public-Node gesetzt haben. Und das wusste ich zwar nicht, aber umso schöner natürlich, dass das bedeutet, dass es viel mehr gibt, wahrscheinlich auch mehr als 10.000. Und dann hat mir da jemand ein wunderbares Paper verlinkt. Das heißt Exploring the Monero Peer-to-Peer Network, geschrieben von Tong Zhao, Chiang San Yu, Jeremy Decouchant, Xiaopo Luo und Paolo Verissimo aus Luxemburg, Australien und Hongkong. Sorry, falls ich die Namen schlecht ausgesprochen habe. Das Paper ist von September 2019, glaube ich. Und die haben sich quasi das ganze Netzwerk mal angeschaut und ein, wie ich finde, sehr gutes Paper geschrieben. Und da kam dann halt auch bei raus, dass es deutlich mehr aktive Nodes gibt, als man eigentlich sehen kann. Und die haben dann mal versucht, eine möglichst gute Übersichtskarte zu machen, wo sich diese Nodes dann befinden. Und da sieht man halt klar, Zentraleuropa ist am stärksten besiedelt und auch USA und Kanada. Aber so der ganze und Japan wohl auch noch ziemlich gut, wenn ich das richtig erkenne. Aber sonst, der Rest der Welt sieht doch eher mau aus, gerade Südamerika, kaum was vorhanden. In Afrika, bis auf Südafrika, auch gar nichts. Das ist ja schon ein bisschen schade, weil gerade auch dort, denke ich, ist sehr wichtig, dass Monero genutzt wird. Ich habe auch jetzt gelesen, dass Signal, der Secure Messenger, vor allen Dingen in restriktiven Ländern sehr beliebt ist und gar nicht jetzt so in Europa oder USA, sondern eher gerade da, so wo es schwierig ist, wo die Regierungen korrupt sind und politische Menschen politisch verfolgt werden. Und deswegen würde ich mir auch wünschen, dass dort mehr Nodes stehen würden. Und was dieses Paper auch noch zeigt, ist, dass sie die Nodes in drei verschiedene Kategorien eingegliedert haben. Das sind Light Nodes, Medium Nodes und Heavy Nodes. Und jetzt weiß ich nicht mehr so genau, was das bedeutet. Ich meine, Heavy Nodes sind meistens von Poolbetreibern und tatsächlich waren nur zwei von denen erreichbar. Oder waren das die hardgecodeten Nodes, die... Nee, das sind die Mining Pools, steht auch im Text. Ja, okay. Ja. Aber auch, ich meine, es gibt auch so einen Teil, da sind doch so 8 oder 10 Nodes noch im Monero-Code gespeichert, die hardgecodet sind, damit man überhaupt erstmal welche findet. Nee, also diese Heavy Nodes sind auf jeden Fall in dem Text beschrieben als die Mining Nodes, als die Mining Pools. Ah ja, okay. Aber dennoch, in der Monero-Software sind ja so einige Nodes hardgecodet, mit denen man sich zum ersten Mal verbindet. Und da sind anscheinend einige nicht erreichbar gewesen. Und dann haben die Autoren auch ein Issue aufgemacht auf GitHub, glaube ich, und es müsste mittlerweile dann gefixt worden sein, dass diese gar nicht erreichbar waren. Immer wieder gut, solche Paper. Die haben einige Threads, wie heißt das, Gefahren wieder mal aufgezeigt und wieder auch mal ein bisschen was verbessert. Und ich finde es allgemein super interessant, auch diese Analysen. Also ich habe wirklich das ganze Paper gelesen. Ist jetzt halt auch schon eine Weile her, deswegen habe ich es nicht mehr so im Kopf. Aber ja, wer sich technisch stark damit beschäftigen will, dem kann ich das sehr empfehlen. Und wir werden das auf jeden Fall auch verlinken. Ich habe jetzt gerade noch mal in dem Paper gesucht. Also es gibt insgesamt 8 hardgecodete Seed Nodes. Genau, und bei dem, also zu dem Zeitpunkt, das ist jetzt alles September 2019, also auch schon etwas betagt, aber jetzt, ne, an dem Datum, wo sie quasi die Daten gezogen haben, waren von den 8 sogar nur 3 erreichbar, das heißt noch nicht mal die Hälfte. Ja, genau. Das ist halt schon ein bisschen, spricht ja schon ein bisschen gegen die Dezentralität dann auch von Monero, ne? Ja. Finde ich jetzt. Wenn du echt nur 3 Seed Nodes hast, ist schon ein bisschen mager. Wobei, also für mich wäre halt schon die Frage, wie schnell sich dann quasi der gesamte Pool an Nodes, also ja, erweitert, sobald man sich quasi mit den ersten verbunden hat. Das wird ja wahrscheinlich recht schnell gehen, würde ich mal vermuten. Ja, schon. Andererseits musst du überlegen, die Market Cap von Monero und dann gibt's nur 3 Seed Nodes. Irgendwo ein bisschen im Verhältnis stimmt da was nicht. Ja, stimmt auch, ja. Ja, so viel schon mal von dem Thema. Wer sich damit weiter beschäftigen will, den kann ich auf jeden Fall dann die Shownotes nahelegen. Eine Sache, also ich weiß gar nicht, ich habe jetzt den Text nicht durch, aber spannend wäre ja auch noch mal zu wissen, wie das denn juristisch ist. Ne? Also ob es da jetzt Länder gibt, in denen quasi schon der Betrieb eines Monero Full Nodes überhaupt verboten wäre, sodass quasi aus diesen Ländern maximal nur noch per VPN-Verbindung quasi solche Nodes betrieben werden könnten. Weiß nicht, ob die darauf eingehen. Weißt du das zufällig so, ob da Politik eine Rolle spielte? Weiß ich nicht. Ich weiß nur zum Beispiel, dass in Nordkorea sowas nicht geben dürfte. Ja. Die sind da sehr streng. Ich glaube, da, um Sachen zu hosten, musst du eh Teil der Regierung sein oder so, manchmal gelesen zu haben. Aber das ist alles auch immer so ein bisschen unklar bei dem Land. Ja. Nee, weil kann ich dir jetzt nicht so sagen. Also ich sag mal, weder die Begriffe Politics noch Forbidden finden sich in dem Text. Von daher gehe ich mal davon aus, dass sie darauf nicht eingegangen sind. Ja. Max, magst du weitermachen mit Bittrex? Ja, gerne. Und zwar erfreuliche Nachrichten. Nein, Spaß. Natürlich, wenn Bittrex, also eine US-amerikanische Börse, fällt, kann das ja nicht erfreulich sein. Und zwar haben die jetzt Privacy Coins, sage ich ganz vage, delistet, und zwar Monero, Zcash und Dash. Also eigentlich nur ein Privacy Coin und zwei möchte gern Privacy Coins. Und ja, das war, genau, das war jetzt erst eine Ankündigung Anfang des Jahres, und bis zum 15. Januar, also jetzt noch 5 Tage, hat man Zeit, um da seine Bestände abzuziehen. Für alle Leute, die ein Bittrex-Konto haben und da also Monero, Zcash oder Dash drauf liegen haben, guckt auf jeden Fall da mal vorbei und hebt das lieber ab, bevor es nachher weg ist oder so. Ja, ich denke, das alte Thema, ja, dass Exchanges Monero delisten, ist problematisch, vor allem mit der nächsten Nachricht, dass Shapeshift auch Monero delistet. Das fand ich ganz interessant. Ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt. Auf Twitter hat Eric Voorhees, also der CEO von Shapeshift, ja jetzt angekündigt, dass sie die KYC-Requirements droppen werden. Und zwar macht Shapeshift den Shift, dass sie sagen, okay, wir benutzen jetzt nur noch dezentrale Protokolle, um unseren Kunden das Tauschen von Coins anzubieten. Das heißt, Shapeshift ist nicht mehr in der Rolle des Money Transmitters und muss demnach auch keine KYC-Auflagen mehr erfüllen. Natürlich, die Headline hört sich fabelhaft an. Wenn man dann ein bisschen genauer reinliest, dann war ich so ein bisschen enttäuscht, weil die eigentlich das nur für ERC-20-Tokens aktuell anbieten und nicht für alle Coins, was ja irgendwie auch logisch ist, weil das es nicht für alle Coins diese Interoperability-Protokolle gibt. Glücklicherweise ist ja zum Beispiel gerade bei Monero jetzt der Effort dran, da die Atomic Swaps einzuführen, aber Stand der Dinge, ja, Shapeshift delistet Monero, rühmt sich zwar selber, dass sie dann hier die No-KYC-Schiene gehen, aber ja, schade. Vielleicht kommt das ja dazu wieder. Ja. Ja, also das war eigentlich auch noch eine Nachmeldung. Wir hatten vorhin mal geguckt, also die Meldung war eigentlich von Anfang November. Das heißt, hätte eigentlich schon in die Sendung letzten Monat kommen sollen. Und vor allen Dingen, also die haben es nicht angekündigt, sondern die haben es einfach gemacht, also ohne Ankündigung. Wohingegen bei Bittrex ist eben genau die andere Vorgehensweise. Die werden es noch tun, die haben es noch nicht umgesetzt, aber halt schon mal angekündigt für den 15. Und ich weiß nicht, ob ihr diese Zahlen mitbekommen habt. Also es ging ja darum, welchen Einfluss hat das denn jetzt überhaupt so auf das Monero-Trading-Volumen? Und ich meine, irgendwas gehört zu haben, dass da ja quasi also weniger als 10% überhaupt über Bittrex getradet wurde, also von allen aktiven Monero-Transaktionen. Ja. Also ich hab ein Meme gesehen, wo das Bittrex Monero Volumen mit dem von BISC verglichen wurde, und BISC war irgendwie doppelt oder dreimal so viel, und die Message war so, ja, nobody cares, ja, niemand benutzt Bittrex, delistet es halt. Ja, also das war halt, genau, also andersrum, wenn ich jetzt mal, ich bin gerade hier bei CoinMarketCap und guck da mal mir quasi diese Börse Bittrex an, da liegt zum Beispiel die Monero-Transaktionen liegen auf Platz 32 mit einem Anteil von 0,54% an allem, was Bittrex sonst macht. Ne? Also das heißt, auch für die ist Monero eigentlich kein wirklich wichtiger Markt, das sind hier 1 Million Euro am Tag. Aber das hat also kursmäßig natürlich schon einiges nach sich gezogen, wie ich finde, und ist natürlich auch, also das ist jetzt wieder so ein Baustein mehr. Es gab halt, wie gesagt, diese Shapeshift-Aktion im November und es gab ja letztes Jahr auch schon Delistings von Monero auf verschiedenen Börsen. Ich glaube, Südkorea hat ja auch komplett Privacy-Coins verboten, staatlicherseits, und ja, die Einschläge werden mehr. Ja, das auf jeden Fall. Wobei, also Shapeshift, ne, jetzt auch in dem Kontext, dass diese Delisting-Aktion schon ein paar Monate zurück ist, die Nachricht, und ich werde den Medium-Artikel von Eric Voorhees da auch nochmal in die Shownotes packen, die Stoßrichtung von dem Ding fand ich ziemlich gut, ne? Das war so, ja, wir wollen, oder als wir mit Shapeshift angefangen hatten, wollten wir nie zu so einem ultra regulierten KYC-Gateway werden, sondern wir wollten den Leuten einfachen und ja möglichst autonomen Tausch von Kryptowerten anbieten. Und deswegen jetzt zu sagen, hey, wir werden einfach zu so einem Platz, wo die Leute dezentrale Protokolle benutzen können, finde ich eigentlich schon gut. Und ich habe mir dann auch überlegt, jetzt, wenn die Implementierung von Atomic Swaps von Bitcoin und Monero kommt, dann könnte Shapeshift ja auch wieder Monero mit reinnehmen und zum Regulator sagen, ja, wir dealen ja nicht mit Monero. Ja, wir machen uns ja hier nicht schuldig mit Anti-Money-Laundering und so weiter, sondern wir bieten nur die Infrastruktur und das Protokoll oder whatever für User, um sich untereinander zu connecten. Was meint ihr denn dazu? Habe ich oder könnte das sich so bewahrheiten oder vergesse ich da irgendeinen Faktor, der das wahrscheinlich doch vereiteln würde? Also ich sehe das so, ich hatte vorhin mit Grisha auch drüber gesprochen, ich sehe im Moment das Geschäftsmodell für Shapeshifter nicht mehr. Weil wenn es alles dezentral wird, dann ist Shapeshift ja auch nicht mehr in der Lage, da irgendwelche Fees abzugreifen, wenn sie nicht als Mittelmann dazwischen stehen. Und genau das, also Grisha hatte dann mal gegoogelt und wohl auch gefunden, dass irgendwie in der Ansage drin stand, dass sie jetzt quasi auch auf die Trading-Gebühren verzichten würden oder so. Grisha, weißt du noch, wie in etwa der Wortlaut war? No additional trading fees. Ja, also das heißt erstmal, wie gesagt, für die Betreiber wird das Geschäftsmodell schwieriger. Und also ich habe mich dann, also erstmal, ich fand die Meldung wirklich hart, ne? Und also verbunden mit dem Preissturz habe ich dann auch gedacht, oh mein Gott, hier die Einschläge rücken immer näher und es wird immer mehr. Und erstmal so besorgter Bürger. Aber wenn ich mir dann nochmal überlege, wie quasi Bitcoin angetreten ist, ne? Und also damals gab es ja auch gar keine Handelsplattform, da gab es ja nur die Wallets, ne? Und die Nodes untereinander. Und da wurde dann halt hin und her getradet. Und ehrlich gesagt, also ich setze riesengroße Hoffnungen auf so Dinge wie BISC, also dass es halt wirklich wieder dezentral wird und ohne Mittelsmänner auskommt, als dass wir uns jetzt weiter darauf konzentrieren, welche Börse wie reguliert wird, weil das, also dass die Regulierung zunimmt, davon bin ich fest überzeugt. Und die Frage ist halt, wie kann man es denn wieder dezentralisieren und mehr den Leuten überlassen? Genau, aber wenn man da ist nicht das genau die Richtung, dass man als Shapeshift praktisch sagt, okay, wir sind ein Unternehmen und let's be honest, so ein möglichst dezentrales Protokoll wie BISC zu benutzen, ist nicht jedermanns Sache. Wir bieten da irgendwie ein hübsches UI mit schönen Farben und so weiter und machen das den Leuten so einfach wie möglich, nutzen aber trotzdem noch die Macht der Technologie sozusagen, um uns zumindest legal und regulatorisch eben aus dem Schneider zu bringen. Ja, da gibt's ja dann, also gerade diese Kategorisierung, dass du eben kein Money Transmitter bist, sondern, was weiß ich, ja, ein Service Provider wie dein Telefonanbieter auch, ist, glaube ich, schon ein großer Punkt, auch gerade für so junge Unternehmen wie Shapeshift eben, die jetzt da eigentlich nicht in den Bankensektor einsteigen wollten, aber dadurch oder also da ein bisschen mit reingezogen sind, weil die US-Regulierung halt so breit ist da. Gut, aber andererseits, also solange es ein Unternehmen ist, ne, kann halt immer noch die Regierung zum Unternehmen hingehen und irgendwelche Dinge fordern, klar, einfordern, ja, oder Gesetze verabschieden oder sonst was. Und bei so einem Open-Source-Projekt wie BISC geht das halt nicht. Ja. Das heißt, also wir als Community, finde ich, sollten viel mehr dafür sorgen, dass BISC gefördert wird, als dass jetzt irgendwelche Geschäftsmodelle umgestrickt werden von Shapeshift, die dann in einem halben Jahr dann halt auch wieder reguliert werden können. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ich finde es auch eher so als Überbrückungsstein, ja, wenn die Kompetenz in der breiten Bevölkerung eben noch nicht da ist, um sowas wie BISC zu bedienen, ob jetzt. Oh. Oh. Alex? Ja, ich bin wieder da. Hi, Alex. Meine Verbindung läuft war gerade. Läuft die Aufnahme noch? Die Aufnahme läuft auf jeden Fall noch. Ich frage mich nur, ob der Stream gerade unterbrochen wurde, aber er sollte wieder gehen. Also, gut. Ja, ich war gerade weg. Ich meinte, dass die, es ist ja so eine Diskrepanz praktisch zwischen der Technologie, wie einfach die zu benutzen ist, und auf der anderen Seite die User und wie aufgeklärt sie sind. Und da die beiden Seiten, kommt mir zumindest so vor, nähern sich unwillkürlich an, weil die junge Generation wächst mit dem Internet auf, ja, für die wird Bitcoin und Monero wird viel leichter sein, und die Technologie auf der anderen Seite wird, da sind mehr Leute dran, ja, da sind dann nicht nur die Geeks und was weiß ich, Kryptografen dran, sondern auch die Designer und UX-Experten und so weiter. Deswegen, ich denke, das braucht einfach so ein bisschen Zeit, bis eben sowas wie BISC wirklich auch eine Freude ist zu benutzen. Ja, weil ich meine, das ist schon schön, finde ich jetzt persönlich, man kann das schon benutzen, aber es ist jetzt keine Freude, würde ich sagen, wie jetzt zum Beispiel so eine Anmeldung bei Kraken, ja, also wenn man die mal durchgemacht hat, da wird man ja echt mit Kissen praktisch von einem Screen zum nächsten getragen und dir wird genau erklärt, was du jetzt machen musst und so weiter. Hm. Also du BISC überhaupt nutzen kannst, weil im Moment funktioniert BISC gerade nicht, es gibt gerade Angriffe im Tor-Netzwerk und das Tor-Netzwerk ist so zur Hälfte lahmgelegt und BISC leidet sehr drunter und sollte man kurz mal Abstand nehmen, da jetzt irgendwas zu machen. Also erstmal würde ich Alex dir auch noch mal recht geben. Ja klar, Usability ist ein Riesenpunkt und daran hapert's ja leider sehr häufig an Open-Source-Projekten. Aber ich habe mir zum Beispiel neulich noch mal irgendwie auf YouTube so eine, was weiß ich, knapp 2 Stunden lange Dokumentation angeguckt, so Bitcoin von damals bis heute, ne, also von Tag 0 bis heute. Und da ging es halt auch noch mal um diese Mt. Gox-Börse. Und daran kann ich mich ja auch noch erinnern. Auch da habe ich so meine allerersten Bitcoins damals gekauft und auch verloren. Und also wenn du das User-Interface von damals hier heute noch mal anguckst, dann denkst du ja auch, mein Gott, was für ein Augenkrebs. Aber funktioniert halt auch irgendwie alles, ne? Und wenn man das jetzt wieder vergleichen würde mit BISC heute, dann ist BISC halt auch um Lichtjahre weiter, als es damals Mt. Gox war. Ja, da gebe ich dir absolut recht. Und für mich persönlich, also BISC, ich persönlich habe mich da schon durchgequält, ist jetzt auch das falsche Wort. Es ist halt, man muss sich halt ein bisschen durchlesen, man muss sich darauf einlassen, man muss sich ja damit beschäftigen. Es ist jetzt halt nicht so intuitiv wie, ich kreiere mir irgendwo einen Account mit meiner E-Mail-Adresse, bestätige dann die mit einem Link, der mir zugesendet wird und so weiter, sondern es ist halt eher so, ja, okay, du hast jetzt hier eine Wallet und musst dir nochmal eine Seed aufschreiben. So, ne, da, ja, du musst genau. Ein Security-Deposit hinterlegen. Genau. Wirklich, also die größte Hürde ist ja überhaupt schon mal, dass man überhaupt Bitcoins hinterlegen muss. Ne? Also das heißt, bevor du den ersten Bitcoin kaufen kannst, musst du ja schon welche haben. Genau. Ja. Wobei das halt, ja, das ist der Preis von dieser dezentralen Börse. Ohne das würde es halt nicht gehen, ne? Genau, und das ist eben auch das, wo, also was so für mich den Mehrwert hat, ne? Also du gibst keinen Namen an, du gibst keine E-Mail-Adresse an, du gibst keinerlei persönliche Daten von dir preis und kannst halt direkt mit dem Trading da anfangen. Die einzigen Daten, die dann nachher wirklich ausgetauscht werden, sind dann eben die Bankverbindung zu den Privatleuten oder Institutionen, mit denen du dann Handel betreibst. Aber der Plattformbetreiber hat deine Daten nicht und ja, das ist schon viel wert. Und wie gesagt, du kannst ja auch direkt Monero gegen Bitcoin traden auf der Plattform. Das heißt, da werden dann auch keine Kontodaten mehr ausgetauscht. Genau, also das ist, finde ich, ja das Interessante, ne? Bei BISC und diesen dezentralen Plattformen, das Problem ist jetzt nicht wirklich die Krypto-Seite, sondern überhaupt, also warum man das Security Deposit braucht, sondern es sind eher die, obwohl aktuell, wenn es noch keine Atomic Swaps gibt, dann braucht man diese Escrow-Dinger, aber das sind ja eigentlich bei den Banken. Ja, die Bankverbindung oder die Banküberweisung braucht so lange. Und die kann man nicht vielleicht automatisch verifizieren oder einen Multisignature-Account draus machen und so weiter. Ja, übrigens da, also für die, die da traden, vielleicht noch mal der Hinweis, es gab da im September, glaube ich, ein kleines Update. Man kann jetzt bei den Monero-Transaktionen auch quasi die TX-ID und den TX-Key hinterlegen. Und dann wird das auch quasi automatisch als bezahlt markiert, wenn man da eine Monero-Transaktion ausgeführt hat. Oh, das ist ja cool. Habe ich auch jetzt vor kurzem erst gelesen. Wie funktioniert das? Naja, du hast deine Wallet, ne? Und wenn du quasi die Transaktion aufgegeben hast, dann, also du wirst quasi in der BISC GUI nach der TX-ID und nach dem TX-Key gefragt, trägst das beides in die Felder ein per Copy und Paste und ja, dann verifiziert quasi das BISC-Netzwerk schon, ob diese Transaktion mehr als einmal bestätigt wurde. Cool. Okay. In die gleiche Richtung geht. Ja, Krisha? Dann doch gleich erkennen, ob die Transaktion, also ist das die Transaktion zu BISC oder zu du schickst ja zum nichts Endpunkt. Zu BISC. Ah ja, genau. Okay, ja, dann verstehe ich. Ja. In die gleiche Richtung geht wahrscheinlich, also so Peer-to-Peer, ne, unverboten, obwohl verboten ist es hier nicht, aber ist ja nicht verboten. Vielleicht eine gute Nachricht für Monero ist, der größte Darknet-Market hat Bitcoin-Support gedroppt. Das heißt, ist jetzt Monero-only. Es geht um den White House-Market. Ja, perfekter Beweis wieder mal, dass Monero vermeintlich gut funktioniert. Was ich ganz interessant Mach du, Alex. Was ich ganz interessant fand, ist die, wie die das dann so begründet haben. Ja, also es war ja erst, ich meine, White House-Market ist als Monero-only-Plattform gestartet, hat dann aber Bitcoin-Support adaptiert, weil die Nachfrage danach so groß war und haben das irgendwie mit Morph-Token gelöst und ja, hier API von Morph-Token mit Tor und so weiter. Und das wurde jetzt irgendwie unterbunden von Morph-Token, dass du irgendwie nicht mehr übers Tor-Netzwerk da die API benutzen kannst. Und dann hat White House Market halt gesagt, jo, dann ja, gehen wir zurück zu dem Ursprung, wie wir es eigentlich wollten, auch, dass wir Bitcoin nicht unterstützen, weil warum? Es ist keine sichere Kryptowährung für illegale Geschäfte, da das relativ leicht nachzuverfolgen ist. Und genau, die machen jetzt nur noch mit Monero. Das Schöne bei diesem Thema, finde ich persönlich, ist den absoluten Härtetest von diesem ganzen Unterfangen. Ja, ein Darknet-Market, wo Drogen und was weiß ich noch alles, ja, Fraudulent Activity und so weiter gehandelt wird, die Leute brauchen die Privacy, ja, und die legen da den Wert drauf. Deswegen, wenn eigentlich ein großer Darknet-Market wie White House sagt, wir sind Monero-only, finde ich, ist das so ein Ritterschlag jetzt von der anderen Seite. Also wenn die sagt, zum Beispiel die IRS sagt, Monero ist ein Problem, ist das so ein Ritterschlag von der staatlichen Seite. Und wenn ein großer Darknet-Market sagt, wir sind Monero-only, ist das so der Ritterschlag von der marktwirtschaftlichen Seite, weil, ja, es einfach zeigt, dass das so die der beste Privacy-Coin ist, den wir bis dato haben. Ja, aber das, also die Befürworter sind jetzt alle sehr überzeugt davon. Seht ihr, unsere Technik funktioniert und die Regulatoren sagen, seht ihr, es wird alles nur für Schmuddelkram eingesetzt. Also auch das kann wieder in beide Richtungen gut ausschlagen. Stimmt. Aber so ist es halt. Wir brauchen einfach halt noch mehr Retail-Leute, die Monero nutzen, ne? Ja, es braucht viel mehr legale Use Cases. Also für uns drei ist die Nachricht mit Sicherheit super und alle Regulatoren finden die Nachricht genauso geil, weil sie denken, jawohl, wieder ein Tropfen mehr auf unsere Mühlen. Tipp XMR. Kann man für legale Sachen nutzen, vielleicht auch für illegale. Ja. Aber ich finde, Tipp XMR ist so ein ganz kleiner Schritt, Monero wieder ein bisschen mehr Akzeptanz zu bringen. Ja, und ich meine, also du kannst ja viele, viele, viele Softwareprojekte mittlerweile mit Monero unterstützen. Ja, also Tor als ein Beispiel. Ich glaube, Tails, das diese private Linux-Distro, die ja jetzt übrigens auch ab Tails 5.x mit einer Monero-GUI vorinstalliert kommen soll. Nee, Monero CLI. Ah, CLI. Okay, ja, yeah, I'll take it anyway. Also da kann man auch mit Monero spenden. Dann bei vielen so Krypto-Podcastern oder Content-Creatern kann man mit Krypto spenden. Ich meine, ihr könnt diesen Podcast hier mit Monero bespenden. Also das ist ja mal die legitste Use, die es überhaupt geben kann. Und das sogar mit OpenID. Genau. Aber ja, also einfach nur, ich finde, das ist einfach wichtig, diesen Trend zu merken. Ja, das ist jetzt kein kleiner Darknet-Market gewesen. Und die haben gesagt, Bitcoin ist uns zu heiß. Ja, und ich glaube, das ist eine kluge Entscheidung, weil es gab schon viele Darknet-Markets, die eben an Bitcoin sozusagen gefallen sind, weil sie irgendwie einen Exit-Scam machen wollten und dann da getraced wurden oder irgendwelche Fehler in der OPSEC hatten oder im Nachhinein noch getraced wurden. Ja, weil die Blockchain vergisst eben nichts und die Law-Enforcement-Behörden auch nicht. Und wenn man dann irgendwie ungeschickt seine Outputs vermischt und auscashen will, dann hat man sich halt schnell da ganz nackig gemacht vor denen. Ja, finde ich auch super. Ich möchte eine kleine Korrektur noch geben zu dem, was ich vorhin gesagt habe. Die Monero GUI bietet ja das Update an, nachdem du das Passwort eingegeben hast für deine Wallet. Habe ich gesagt, es geht aber auch, wenn du bei dem Passwort-Prompt auf Abbrechen klickst, dann kommt auch nochmal die Update-Meldung. Ja. Alright, wo wir beim Thema Darknet Markets und Privacy Coins und so weiter waren, vielleicht auch hier der humoristische Einwurf, Dash, der Digital Cash oder der Privacy Coin Dash, der stellt sich jetzt so auf die Seite von Bitcoin und sagt so, ja, also die Privatsphäre bei Dash ist ja jetzt nichts Berühmtes. Ich meine, das ist vielen von uns wahrscheinlich kein Geheimnis mehr, aber nichtsdestotrotz hat Dash ja diese Funktion Private Send, also dass du eine Transaktion vermeintlicherweise privat senden kannst, mit wo ein Coinjoin letztendlich passiert unter Masternodes, und das wurde jetzt praktisch von Dash selber zugegeben, dass dieser Mechanismus eigentlich kaum was bringt und von niemandem ernst genommen werden sollte. Ultra witzig. Und das aber eben jetzt auch nicht von sich heraus, sondern nur, weil sie so wie Monero eben auch gedelistet wurden. Genau, das ist so ein bisschen wie der McDonald's, der verklagt wird, dass jemandem vom McFish irgendwie schlecht geworden ist, und dann sagen die, ja, ist ja gar kein Fisch drin. Nee, hey, aber wie Dash jahrelang immer gesagt hat, so, ja, Monero ist so kacke, wir haben die bessere Privacy, unser Coin ist allgemein viel besser und so. Und jetzt kommen sie damit so. Ich meine, uns war es ja echt immer klar schon, ne? Aber ich weiß, viele, die mit mir gestritten haben, ja, Freunde von mir, Dash wäre doch der beste Privacy-Coin. Ja, also ich meine, da gibt es natürlich auch solche und solche in der Dash-Community. Es gibt natürlich auch immer die Hardcore-Fanatiker, die eben so, wie du gerade gesagt hast, das nicht wahrhaben wollen. Wobei ich auch Dash-Fans kenne, die durchaus gesagt haben, auch schon früher, ja, also wenn ich wirklich Privatsphäre will, dann würde auch ich lieber persönlich zum Monero greifen, anstatt da bei Dash mit Private Send und so weiter das zu versuchen. Okay. Und ich bin jetzt gerade mal so aus Spaß in deren Dokumentation, ne? Also da werben sie auch immer noch mit Private Send und Instant Send. Ja, Dash ist ein komisches Projekt. Ich meine, wollten die nicht auch vor 5 Jahren oder so dieses Dash Evolution Wallet rausbringen und haben es bis jetzt noch nicht geschafft? Und ich weiß nur, also in dem Halbjahr 2017, da gab's auch irgendeine Veranstaltung. Ich weiß nicht, ob das Dash Only war oder ob das irgendwie so in so einem größeren Krypto-Kontext war. Auf jeden Fall, alles, was man von der Party mitgekriegt hat, war also richtig The Wolf of Wall Street Style, ne? So mit Lambos, Koks und Nutten und irgendwie um Programmieren hat sich da kein Schwein gekümmert, und ab da hatte ich schon so ein komisches Gefühl, aber ich glaube, da gibt's das ein oder andere lustige Video von dem Ryan oder wie der Gründer heißt von Dash, wo er so merklich auf irgendeiner Substanz bei einer Vorstellungsrunde oder so ist und dann so vor sich hinkichert oder so, keine Ahnung. Kann man sich ja mal anschauen, ist auf jeden Fall unterhaltsam. Wie heißt der? Du musst einfach nach dem Namen vom Gründer von Dash gucken, oder? Wahrscheinlich reicht auch YouTube Dash Party, dann wirst du schon. Alright, Till, dann hast du noch einen Hörtipp für uns. Genau, ich habe letzte Woche die aktuelle Episode vom Honigdachs-Podcast gehört. Honigdachs-Podcast, wer ihn nicht kennt, ist ein Bitcoin-Podcast aus Leipzig. Grisha und ich, wir hören da jede Episode von. Und also ich bin auf jeden Fall großer Fan von denen, finde die auch sehr kurzweilig und sehr empfehlenswert. Und in der aktuellen Episode mit dem Titel So viel Heimlichkeit geht es eben um Privacy und Bitcoin. Und auch wenn da jetzt nicht viel konkret auf Monero bezogen war, fand ich es trotzdem eine Empfehlung wert für unsere Sendung, weil genau diese ganzen Privacy-Bedenken, die uns ja quasi zu Monero getrieben haben, da auch nochmal schön aufgelistet werden. Ja, also wo eben diese Privacy-Flaws sind bei Bitcoin, das wird halt alles nochmal schön benannt, zusammengefasst. Und ja, also ich sag mal, die schließen dann auch irgendwie mit dabei, so dass man eigentlich sagen muss, so das On-Ramping ganz ohne die Privatsphäre, also ganz anonym, ist halt wirklich schwierig, außer du gehst zu einem Bitcoin-Stammtisch und kaufst es da von einem quasi vor Ort. Ja, Punkt. Also hört selber rein, da gibt es noch viel mehr, als ich jetzt hier so in drei Sätzen zusammenfassen kann, aber der Podcast ist auf jeden Fall es wert, angehört zu werden, und wir werden ihn in den Shownotes verlinken. Aber sagt mir mal, Till und Grisha, wenn ihr jetzt beide die Folge gehört habt, ich persönlich muss jetzt sagen, ich habe sie noch nicht gehört, aber und ich habe auch aufgehört, den Honigdachs zu hören, weil ich irgendwie so das Gefühl hatte, die sind so leicht cringe, wenn es ums Thema Monero geht, und sehr Bitcoin-maximalistisch und ja, und anti, beide, Zitat, beides unterschreiben. Shitcoin-feindlich, und Shitcoin würden die eben auch Monero reinklassifizieren. Da bin ich immer sehr allergisch. Deswegen, Till, kannst du vielleicht eine Einschätzung geben, wenn die über Privatsphäre reden. Sagen die dann auch mal so, ja, und übrigens ein Projekt, wo ihr über euch all das keine Gedanken machen müsst, wäre Monero, oder wird da viel, oder wird da so ein bisschen was verschwiegen? Hattest du den Eindruck, die verschweigen einem einfachere Lösungen? Also ich hatte auf jeden Fall den Eindruck, dass an vielen, vielen Stellen die Erwähnung von Monero es wert gewesen wäre, und auch wirklich, also das würde ich auch als Unterlassung sehen, ja, als bewusste Unterlassung, weil dadurch, dass die sich halt sehr intensiv mit Kryptowährungen und so beschäftigen, gehe ich davon aus, dass sie auch um die Vor- und Nachteile von Monero wissen. Ich glaube, also sie hatten ja schon mal über das Thema Monero gesprochen. Ich glaube, also der einzige Kritikpunkt damals war meiner Meinung nach, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe, dass Monero ja nicht skalieren würde, wenn da jetzt so viele Transaktionen laufen würden, wie aktuell auf Bitcoin laufen. Was ich jetzt auch gar nicht mal so von der Hand weisen würde, wo wahrscheinlich sogar was dran ist. Aber ich gebe dir absolut recht, dass die sehr Bitcoin-maximalistisch sind und sehr wenig auf andere Coins eingehen und andere Coins auch sehr gerne und sehr schnell als Shitcoins abtun. Aber nichtsdestotrotz ist es für mich ein hörenswerter Podcast, weil ich somit sehr viel Information aus dem Bitcoin-Universum mitbekomme, für das ich mich sonst halt weniger interessiere. Ja, das stimmt. Die sind auch gut connected mit Fulmo und den ganzen Hacking-Aktivitäten oder so, die in Deutschland passieren, ne? Ja, und die sind auch halt so bei allen wichtigen Konferenzen gefühlt immer mit dabei, oder zumindest einer von denen, der dann davon berichten kann, und tauschen sich dann da untereinander aus. Und also deswegen, wer da so in diese Bitcoin-Community reinschnuppern will und einen niedrigschwelligen Podcast in deutscher Sprache haben möchte, dem ist der Honigdachs da echt zu empfehlen. Ja, alright. Also ich muss euch da beiden zustimmen. Sehe ich genauso, aber trotzdem lernt man viel über Bitcoin da. Also von daher, ich höre den trotzdem ganz gerne so. Wir sind sozusagen der Gegenpol. Wenn man Honigdachs und Monero Mumble hört, dann hat man eine ausgewogene Meinung, weil die sind sehr Bitcoin-maximalistisch und wir sind mehr Monero-maximalistisch. Genau. Wir müssen mal irgendwann eine Crossover-Folge machen und dann, genau, dann erklären, genau, wir denen, wie wichtig der Privacy ist. Ja, lass doch mal die anfighten, so eine Diskussion hier starten. Im Hashtag Alex, auf Twitter starten. Alex, wie hast du das mal gemacht mit dem einen Kollegen da? Mit wem? Du hast doch auch mal so eine Bitcoin versus Monero Diskussion gemacht. Ja, der war bei mir in der Telegram-Gruppe drin. Also wir können das jetzt einfach mal in den Raum stellen, liebe Zuhörer, an dieser Stelle. Pausiert die Folge oder geht simultan dazu auf Twitter und schreibt doch einfach mal @Honigdachs. Haben die einen eigenen User oder muss man da die Leute? Nee, es gibt den Honigdachs-Pod auf Twitter. Werden wir in die Shownotes verlinken. Schreibt denen einfach mal einen Tweet, dass wir doch eine Crossover-Folge machen wollen. Weil wenn das aus der Community kommt, dann nehmen die das, glaube ich, ernster, als wenn wir da jetzt anfragen. Ja. Würde mich freuen, mal sowas zu machen. Das wäre mal was Neues bei uns. Ja. Und ich würde mich echt fragen, ob wir es schaffen würden, die überzeugen zu können. Wobei das gar nicht mal ein Anspruch wäre. Ne? Also man kann ja trotzdem nachher mit einem Agree to Disagree auseinandergehen und einfach nur die Argumente austauschen und dem Hörer dann überlassen oder der Hörerin überlassen, was sie da rausziehen. Ja, schon. Ja. Dann sind wir durch mit den Themen. Ja. Unsere nächste Sendung nehmen wir am 14. Februar auf, wie immer um 18 Uhr. Jo, und mich würde persönlich mal interessieren, ob euch der Sound von dieser Folge außergewöhnlich gut gefallen hat, weil wir jetzt hier im Hintergrund schon so ein bisschen jetzt ein paar Schritte unternommen haben, dass der Sound vielleicht etwas besser klingt. Deswegen lasst uns einfach einen Kommentar auf die Folge bei unserer Webseite da. Die Webseite ist moneromumble.de. Einfach in einem Wort, so wie man spricht. Da könnt ihr die Shownotes außerdem zu dieser Folge sehen. Und ich glaube, der Podcast ist so ein kleiner Eisberg. Also wenn ihr die Folge hört, das ist so die Spitze oben, die man unwillkürlich wahrnimmt. Aber die wirkliche Information und die wirkliche Schatzgrube, das sind die Links, die wir euch zur Verfügung stellen. Weil, ja, also jetzt sowas wie eine Fullnote aufsetzen, da können wir natürlich schön drüber reden. Aber der wirkliche Mehrwert für euch kommt, wenn ihr das selber macht und wenn ihr dabei was lernt und dann am Ende das Produkt habt und so weiter. Genau, deswegen geht auf moneromumble.de und schaltet im Februar wieder ein, um 18 Uhr, nehme ich mal an. Und ja, dann wünschen wir euch bis dahin eine gute Zeit, gute Gains mit einem Bitcoin- und Monero-Kurs. Hoffentlich kann Monero wieder ein bisschen aufholen bis zum nächsten ZDF. Ja, euch einen schönen Restsonntag und dann bis Februar. Tschüss. Ciao.